ging's mir bestens. In der Heimat hab ich ne tolle Frau. Doch stattdessen lock ich in der Kneipe und sauf mich wie immer blau. Behaupten, der Alkohol sei das Giftbrot der Natur. Da maulen sie nach 2 Flaschen Bier, dann besaufen Wodka pur. Morgens früh, wenn ich dann aufsteh, sauf ich gerne Flasche Stroh. Dann ist meine Seele auf dem besten Weg und ich bin heilfroh.